Ein Klappern reißt ihn aus seinen Gedanken. Ein Junge und ein Mädchen stehen vor der Garage und starren ihn erschrocken an. Der Junge geht einen kleinen Schritt auf ihn zu. »Wer bist du? Was machst du mit unseren Sachen?« ruft er. Seine Stimme klingt ärgerlich und ängstlich zugleich. »Ihr seid Chris und Ulla, stimmt's?« fragt Carsten Zara. »Sag mal, was habt ihr mit der armen Zündapp gemacht? Wolltet ihr sie grillen oder was?« »Los, komm!« ruft das Mädchen. Sie dreht sich um und läuft davon. Der Junge zögert noch einen Moment, dann folgt er ihr. »Hey, wartet doch!« ruft Carsten Zara und läuft hinter ihnen her. Aber inzwischen ist es schon sehr dunkel. Überall liegen alte Metallteile herum und an manchen Stellen gibt es tiefe Löcher im Boden. »Bleibt stehen!« ruft er. »Ich will doch nur mit euch reden!« Doch die beiden Jugendlichen sind nur noch dunkle Schatten, die hinter der nächsten Hallenecke verschwinden. Carsten Zara beginnt zu keuchen. »Tja, deine Kondition war auch schon besser«, denkt er. »Du musst unbedingt mehr Sport machen.« Dann verliert er plötzlich den Boden unter den Füßen. Er fällt eine Treppe hinunter, knallt mit der Schulter gegen eine Wand und bleibt liegen. Der Schmerz ist so groß, dass ihm schlecht wird. Genau in diesem Moment beginnt auch noch sein Handy zu piepsen. Mit seiner fröhlichen Melodie scheint es den Detektiv auszulachen. Wütend drückt er auf die Taste. »Ja, verdammt nochmal, wer ist denn da?« schreit er. »Spreche ich mit Carsten Zara?« fragt eine Männerstimme am anderen Ende. »Ja!« »Walter Hoppe, Kriminalpolizei München.« Carsten Zara vergisst seine Schmerzen. »Oh, das ist aber nett, dass Sie mich anrufen.« »Herr Gastel sagte mir, dass Sie mich sprechen wollen.« »Ja, genau, ich...« »Das ist im Augenblick ganz unmöglich. Ich arbeite an einem sehr schwierigen Fall und habe leider überhaupt keine Zeit.« »Die Sache mit dem Feuerteufel, stimmt's? Darüber möchte ich ja mit Ihnen reden.« »Wieso? Was haben Sie damit zu tun?« »Ich arbeite für Frau Dürr. Sie glaubt, dass ihr Enkel unschuldig ist.« »Das Geld kann sie sich sparen.« Walter Hoppe versucht, seine Stimme humorvoll klingen zu lassen. Trotzdem ist sein Ärger deutlich zu spüren. »Wenn Leo Dürr wirklich unschuldig ist, dann finden wir es schon heraus.« »Ihre Situation ist nicht einfach«, sagt Carsten Zara. »In 1,5 Wochen sind Kommunalwahlen. Es geht um Jugendkriminalität und um Sicherheit in der Stadt. Die Bürger haben Angst vor dem Brandstifter und die Medien machen ihnen Schwierigkeiten. Stimmt's?« »Sie sagen es.« 4 Augen sehen mehr als 2. Ich habe Ihren Kollegen schon öfters helfen können. Fragen Sie Herrn Gastel.« »Wissen Sie denn etwas über den Fall?« »Noch nicht genug, aber mit ein paar Informationen von Ihnen könnte ich vielleicht schneller vorwärts kommen.« Walter Hoppe überlegt einige Sekunden. »Also gut«, brummt er. »Aber dann bitte gleich und nur für eine Viertelstunde. Wann können Sie im Präsidium sein?« »In 20 Minuten.« »4. Etage, Zimmer 412.«